Am 17. April feierte die Schiffsreparaturwerft Jungnam der DVRK die Abfahrt des neu gebauten Handelsschiffes Zadyok. Der stellvertretende Vorsitzende des Sitka der Partei der Arbeit Koreas, Oh Soo-young, nahm mit den Funktionären des betreffenden Bereiches und der Belegschaft der Werft an der Feier teil. Durch den Bau des Handelsschiffes Zadyok mit eigener Kraft und Technik wurde bei der Verwirklichung der Hinweise des Genossen Kim Jong-il ein weiterer Fortschritt erzielt und eine neue materiell-technische Basis für die Entwicklung des Seetransports des Landes geschaffen.